Edwin M. Wrights Zeugenaussage. Der ehemalige Fachberater des US-Außenministeriums für Fragen des Mittleren Ostens, Edwin M. Wright, hat zwecks Archivierung durch die Harry S. Truman Bibliothek unter Anleitung des US-amerikanischen Historikers Prof. Dr. Richard D. McKinsey am 26. Juli 1974 in Wooster, Ohio, als Zeitzeuge über seine Tätigkeit als Berater der US-Regierung berichtet. Sein Bericht ist auf Tonband aufgezeichnet, anschließend in Schriftform übertragen und das Transkript von Wright ergänzt und in dieser Form autorisiert worden. Die Harry S. Truman Bibliothek ist eine von 10 Präsidialbibliotheken, die von der National Archives and Records Administration verwaltet werden. Edwin M. Wright schildert aus seiner Erfahrung, was sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in dem überaus wichtigen Teilbereich der US-Außenpolitik betreffend den Nahen und Mittleren Osten abgespielt hat. Zitat: Ich möchte hier kurz abschweifen, um die verschiedenen Tätigkeiten darzustellen, die die Zionisten anwandten, nicht nur, um die Meinung von Mr. Truman zu ändern, sondern auch, um den Druck auf die Leute im Außenministerium zur Wirkung zu bringen. Es wurde eine allgemeine Stimmung erzeugt, dass jeder im Außenministerium, der aus der Reihe tanzte in Bezug auf das, was die Zionisten wünschten, angegriffen, diffamiert und aus der Regierung entfernt wird. Es ergab sich, dass ich nach meiner Rückkehr aus dem Mittleren Osten 1956 einen Vortrag vor der Presbyterian Church of New York hielt. Es wurden viele Fragen gestellt darüber, was vor sich ging, über Zionismus und so weiter. Es hatte gerade die Suez-Krise stattgefunden. Es war der 14. November und die Krise hatte sich in der letzten Oktoberwoche ereignet. Es war ein sehr gefährlicher Moment und die Leute versuchten herauszufinden, was sich im Mittleren Osten zugetragen hatte. Ich war ungewöhnlich offen in dem, was ich Ihnen über meine Gedanken bezüglich der Ursachen der schwierigen Situation mitteilte. Israel, Britannien und Frankreich hatten sich verschworen, Ägypten anzugreifen, um den Suezkanal zu übernehmen. Präsident Eisenhower erklärte kurz danach, dass die Angreifer sich aus dieser Region zurückziehen sollten, und er befahl ihnen, das sofort zu tun, andernfalls würden die USA sie nicht länger unterstützen. Ich versuchte zu erklären, was dieser Krieg bedeutete und wie er entstanden war. Ich traf die Feststellung, dass vieles, was im modernen Zionismus eine Rolle spielt, in Wirklichkeit nur eine andere Formulierung der Themen des Alten Testaments sei, über das den Juden gehörenden Landes, Jahwes Verheißungen und die Tatsache, dass sie eine rein jüdische Gesellschaft haben und die Araber loswerden müssten. All das sind Themen im modernen Zionismus. Am 14. November erreichte mich ein Brief der Union of Orthodox Jewish Congregations of America. Er war unterzeichnet von Dr. Samson R. Weiss, der geschäftsführende Vizepräsident war. Über meine Rede war in den Indianapolis Jewish News berichtet worden und es begann mit Drohbriefen gegen mich. Sie sollten nicht in der Regierung sein. Man müsste sie feuern, sie sind ein Antisemit. Nun, dieser spezielle Brief lautete: In der National Jewish Post vom Freitag, dem 9. November, erschien auf der Titelseite ein Artikel betreffend eine Ansprache, die Sie an die National Presbyterian Church richteten. In diesem Artikel werden Sie wie folgt zitiert. Zitat: Die zionistische Ideologie stammt aus dem Deuteronomium, 5. Buch Mose. Zitat Ende. Nun, so ist es. Ich denke, es kann sehr gut bewiesen werden, dass es sich um einen Wiederaufguss alttestamentarischer Themen handelt. Und ich hatte diese Aussage gemacht. Weiter im Brief. Der Artikel fährt fort mit der Feststellung, dass Sie die Juden der doppelten Loyalität bezichtigen. Was ich getan hatte, war, Nahum Goldman, den Präsidenten der World Zionist Organization, zu zitieren, der gesagt hatte, dass Juden eine doppelte Loyalität haben sollten. Das war nicht meine Idee, es war die Idee des Präsidenten der World Zionist Organization. Sie schilderten die jüdische Religion als einen Glauben, der den Menschen nicht erlaubt zu denken. Was ich aufgezeigt hatte, war, dass der orthodoxe Judaismus ein Indoktrinationssystem sei. Man muss glauben, dass Gott all diese Dinge Moses diktiert hat, und diese unfehlbar seien und deshalb jeder, der zu zweifeln neigt, sich dadurch wahrscheinlich außerhalb der Gemeinde der Gläubigen wiederfindet. Ich zog eine Parallele zu dem, was sich im Christentum zur Zeit Luthers ereignete, als dieser begann, viele der kirchlichen Lehren anzuzweifeln. Ich sagte, alle diese großen Religionen machen diesen Prozess der Selbstkritik durch, wenn eine neue Entwicklungsstufe des Geistes oder eine neue Grundeinstellung im Bewusstsein erscheint. Der Judaismus ist jetzt in diesem Stadium. Ich sondere den Judaismus nicht aus als gänzlich anders als die anderen Religionen, sondern einfach als den Wechsel von einer traditionellen Art des Zugangs zu einem modernen. Vieles davon bestand aus Zitaten von anderen, aber sie wurden, in dem Artikel, so dargestellt, als gehörten diese bösen Charakteristiken mir an. Was ich versuchte, war, das Wesen der Änderungen zu erklären, die in der Gesellschaft vor sich gehen. Zitat Ende. Hier haben wir sogleich ein Beispiel für das klägliche Zurückweichen vor den Juden, das uns, wenn wir es nicht überwinden, ewig in der Knechtschaft halten wird. In dieser Haltung lassen wir den Juden dastehen, mit der Peitsche in der Hand, und versuchen nur, seinen Hieben auszuweichen, statt ihn mit Wucht umzurennen. Der Mosaismus ist gänzlich anders als die anderen Religionen, und das ist seine Schwäche, die uns den Sieg sichern wird, wenn wir endlich mutiger werden und aussprechen, dass Jahwe Satan ist. Doch nun weiter im Bericht von Edwin M. Wright. Rabbi Weiss fährt fort. Verständlicherweise sind wir sehr erstaunt über den Tenor und den Inhalt der Ihnen zugeschriebenen Bemerkungen, die in grellem Widerspruch zu den Tatsachen stehen. Es handelt sich nicht um grelle Widersprüche, es sind Zitate über Tatsachen, die ich belegen kann. Die Union of Orthodox Jewish Congregations of America, die etwa 3000 jüdische Gemeinden mit über 3 Millionen Bürgern dient, will hiermit prüfen, ob die oben zitierten Aussagen vor der National Presbyterian Church of Washington korrekt wiedergegeben sind. Ich bin mir sicher, Rabbi Weiss hat diesen Brief keiner einzigen der 3000 Gemeinden bzw. 3 Millionen Bürgern gezeigt. Er hat sich einfach hingesetzt, diesen Brief verfasst und sagt, ich vertrete 3 Millionen Menschen. Das ist die Art Propaganda, die die Zionisten einsetzen. Jeder Zionist kann sich hinsetzen und sagen, wir Juden glauben. Aber er berät sich mit niemandem. Er schickt den Brief einfach ab. Wenn dieser im Weißen Haus oder im Außenministerium ankommt, sagen sie, hier sind 3 Millionen Menschen, die sich darüber aufregen, was Mr. Wright gesagt hat. Ich erhielt prompt einen Brief von der Personalabteilung. Weshalb haben Sie das gesagt? Warum sind Sie nicht zurückhaltender in diesen Dingen? Das ist eine Art Druck, unter dem man lebt. Jede öffentliche Aussage, die man macht, egal wie umfassend man die Originalquellen zitiert, wird verzerrt als eigenes Gedankengut zugerechnet. Dann wird man deswegen angegriffen. Zum Beispiel dieses Subjekt namens Milton Friedman von der Jewish Telegraph Agency beschuldigte mich, pro-arabisch zu sein. Er schrieb einen Artikel darüber in der California Jewish Voice vom 7. Mai 1954. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt unter meinen Zuhörern war. Er griff einige Sätze heraus und verlangte sofort eine Untersuchung, durch die herausgefunden werden sollte, ob ich überhaupt für die Tätigkeit als Regierungsbeamter geeignet sei. Als das losging, traf ein ganzer Haufen Briefe ein. Hier zum Beispiel ist einer an das Republican National Committee gerichtet. Sie schrieben an das Komitee und fragten, wer ich sei und wessen Meinung ich bei der Abfassung meiner verschiedenen Äußerungen verträte. Sie traten nicht nur an die Regierung heran, den Außenminister, sondern sie wandten sich auch an das Republican National Committee und an das Weiße Haus. Es ist wie der Schuss mit einer Schrotflinte. Sie bestreichen jeden Bereich, über den sie Druck ausüben können, um jemanden mundtot zu machen und davon abzubringen, seine Meinung zu vertreten. Das Republican National Committee muss die eingehenden Briefe beantworten. Sie wissen nicht, wer ich bin oder irgendetwas über mich. Sie schreiben aber unverzüglich ans Außenministerium und das Außenministerium ruft mich in der Sache an, weshalb haben Sie das gesagt? Sie sollten solche Dinge nicht sagen. Das ist ein Gegenstand, den die wenigsten verstehen. Die Zionisten sind in den USA in 17, in Klammern jetzt sind es 31, verschiedenen Komitees und Gruppierungen organisiert. Sie stehen alle untereinander in Verbindung durch das, was als Vereinigung der Präsidenten der wichtigsten jüdischen Organisation bezeichnet wird. Association of Presidents of Major Jewish Organizations. Dies sind die Präsidenten von 31 zionistischen Organisationen. Alles, was sie tun müssen, ist, dass sie einen Brief an irgendeinen von denen schreiben und diese 31 Präsidenten werden ihn vervielfältigen und an alle angeschlossenen Organisationen versenden. Als Ergebnis eines Briefes bekommt man hunderte von Entgegnungen, in denen man angegriffen wird. Dies ist eine ständige Furcht, in der Regierungsbeamte dank der technischen Vervielfältigungsmöglichkeiten leben. Diese Organisationen können sofort bewirken, dass es sich wie ein Donnerschlag anhört. Irgendeine unwichtige Sache wird aufgegriffen und damit werden Individuen gegrillt. Meistens werden sie dafür bestraft, dass sie genau waren. Es ist aufgrund dieser Begebenheit offensichtlich, dass sie wussten, dass ich sorgfältig war und die Dinge korrekt berichtete. Ich könnte hunderte von Beispielen nennen. Ich habe hier einen Stapel von Fällen, die genauso liegen. Zitat Ende. Der Grund dieser Wahrnehmungsschwäche ist die Veräußerung unseres Bewusstseins an die Welt der Bilder, die vom Wesentlichen ablenken. Krieg in der Form des Betruges. Das Wesen des Krieges sind nicht Feuer und berstende Granaten, nicht zerfetzte Leiber und zerstörte Häuser. Krieg ist die Brechung des freien Willens einer Nation und dessen Ersetzung durch den Willen des Feindes. Die reine Form des Krieges ist die Durchsetzung des feindlichen Willens ohne die Gegenwehr des Vergewaltigten, sei es, dass dieser zu schwach ist, sei es, dass er durch Täuschung und anderweitige Manipulation seines Bewusstseins nicht in der Lage ist, den feindlichen Angriff als solchen wahrzunehmen. Die Überwältigung durch Täuschung und Bewusstseinsmanipulation. Diese Form des Krieges hatte Hegel als die jüdische bemerkt, ist Unrecht in der Form des Betruges im Unterschied zum offenbaren Verbrechen. Hegel behandelt diesen Unterschied in den Grundlinien der Philosophie des Rechts. Dem Wesen des Judentums entspricht der Betrug, nicht die Gewalt. Der Betrüger täuscht vor, dass er das Rechtsgebot beachtet und den Willen seines Opfers respektiert. Der Verbrecher tritt offen als Überwältiger und Verächter des Rechts in Erscheinung. Eine davon zu unterscheidende weitere Facette des Krieges ist die Ausnutzung mentaler Handicaps, deren sich der angegriffene Volksgeist nicht bewusst ist und die die Erkennung des Feindes und seiner Absichten be- oder gar verhindern. Der deutsche Volksgeist ist in hohem Maße von dieser Schwäche betroffen. Die Deutschen halten zum Beispiel die französische Aufklärung einseitig immer noch für eine positive Kulturleistung und lassen sich Minderwertigkeitsgefühle einreden, weil sie so etwas nicht zustande gebracht hätten. Die Dialektik des Bösen. Ich berühre damit einen Gedankenkomplex, der am schwierigsten zu vermitteln ist, der aber zugleich das Herzstück des deutschen Geistes ist. Es geht darum, die Dialektik des Bösen zu verstehen. Das Böse ist selbst ein Moment des Begriffs Gottes, aber das Abstoßende, Negative schlechthin, das, was Gott nicht sein will. Seine Realität ist notwendig als Reflexionsfläche, an der sich Gott als der Nicht-Böse erkennt und es erst durch diese Erkenntnis seiner selbst ist. Jahwe ist Gott, aber in der Gestalt des Nichtwissens dieser Dialektik, das heißt, er hat das Böse als solches noch nicht aus sich ausgeschlossen. Diesen Erkenntnisschritt geht erst der zum Christentum gereifte Gott. Dieser hat sein verändertes Wesen in der Offenbarung des Johannes, Apokalypse, ausgesprochen, indem er den jüdischen Erlösungsgedanken höher fasste, nämlich als ein rein geistiges Geschehen. Siehe Offenbarung 19,13. Zitat: Sein Name heißt der Logos, das Wort Gottes. Es ist denkwürdig, dass die Grundlage dieser Denkrichtung von einem jüdischen Geist, von Baruch Espinosa, genannt Benedikt Spinoza, gelegt wurde mit dem Satz Omnis Determinatio est Negatio, zu Deutsch, jegliche Bestimmung ist eine Verneinung. Es musste ein Jude sein, der diesen Satz entdeckte, weil nur die jüdische Existenz das Begriffsmoment der Negativität rein für sich verkörpert, das Nein zum Leben der Völker, und daher unmittelbar und umfassend die Not des jüdischen Denkers ist, solange die Einsheit der Negation mit dem Begriff nicht begriffen ist. Spinoza hatte sich aus dieser Not gerettet, indem er im reinen Denken das Böse mit Gott versöhnen konnte, in Klammern und nicht umgekehrt. Er hätte damit fast sein Leben eingebüßt, denn seine Stammesgenossen haben ihn deswegen zum Tode verurteilt. Zur Vollstreckung kam es nicht. Es blieb bei einer schimpflichen Ausstoßung aus der jüdischen Gemeinschaft. Er starb an der Schwindsucht. Die blauäugigen Deutschen und mit ihnen viele Völker erkennen nicht oder noch nicht, dass die heilsgeschichtliche Bestimmung des philosophischen Atheismus darin besteht, den Völkern die Fähigkeit und Kraft des Erkennens zu rauben, damit Satan nicht ertappt werde. Denn wenn da kein Gott ist, dann ist da auch nicht die Widerwärtigkeit Satan in ihm, ohne die, wie Jakob Böhme und nach ihm Hegel gezeigt haben, er nicht gedacht werden kann. Wird aber Gott im Geiste als seiend erkannt, dann auch der Satan als reale Reflexionsfigur, siehe Elke Dubbels. Weiß man erst einmal von der Existenz Satans, kann man nicht ruhen und nicht rasten, ehe man ihn nicht aufgespürt und vernichtet hat. Judas Sieg über die USA, von einem jüdischen Minister bestätigt. Dass sich die Judenheit der Überwältigung des Willens der US-amerikanischen Nation sehr wohl bewusst ist, hat der Jude Stuart E. Eisenstadt in seiner Eigenschaft als US-Unterstaatssekretär für wirtschaftliche, geschäftliche und landeswirtschaftliche Fragen in einer am 21. Mai 1998 vor Absolventen der Yeshiva-Universität gehaltenen Grundsatzrede voller Genugtuung bekannt. Er sprach von dem bemerkenswerten Zitat »Übergleiten der Juden vom Rande in den Mittelpunkt des amerikanischen Lebens mit voller Gleichstellung« und dies wiederum mit Juden in ihrem Mittelpunkt. Er stellt fest, mit weniger als 3% der Bevölkerung zum Ende dieses Jahrhunderts ist das Niveau der jüdischen Teilnahme an der Führung im Bereich der Künste, der Wissenschaft, des Geschäftslebens, der Finanzen, der Politik und der Regierung in den Vereinigten Staaten kurzerhand ausgedrückt verblüffend. Wenn das Volk von Israel zum ersten Mal seit der Zerstörung des Zweiten Tempels reale Macht darstellt, die von Juden ausgeübt wird, so haben die Juden in Amerika realen Einfluss, ungleich dem in anderen Ländern der Diaspora. Und sie benutzen dies in einer konstruktiven und positiven Art und Weise. Zitat Ende. Einschüchterungstaktik als Eroberungsstrategie. Edwin M. Wrights Zeugenaussage. Der oben erwähnte Zeitzeugenbericht von Edwin Wright ist eine vorzügliche Mikrostudie zum totalitären Charakter der Judenherrschaft über die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika als Resultat der typisch jüdischen Kriegführung. Um dem Verstehen aufzuhelfen, sei hier mit einem längeren Zitat aus diesem Bericht eine der wirksamsten Taktiken dieser Kriegführung beleuchtet. Zitat: Es gab Einflussnahmen, um jeden loszuwerden, der den Ruf hatte, pro-arabisch zu sein. Sie waren nicht pro-arabisch, darauf muss ich bestehen. Sie handelten in Übereinstimmung mit den übergeordneten amerikanischen Interessen im Mittleren Osten. Die Zionisten gaben ihnen den Titel pro-arabisch und das genügte, um sie zu zerstören. Man musste pro-zionistisch sein oder den Mund halten, wenn man im Außenministerium verbleiben wollte. Das Resultat war eine ganze Generation von Beamten, die einfach nur Onkel Toms waren. Sie wagen nicht, Dinge auszusprechen oder zu publizieren. Sie fürchten, nach Afrika oder wer weiß wohin versetzt zu werden und dort den Rest ihres Lebens verbringen zu müssen. Einer dieser Männer war Henry Byrode. Henry Byrode hielt einen Vortrag in Philadelphia im April 1954. Bevor er den Vortrag hielt, hatten zwei Kollegen und er daran gearbeitet. Der eine war Parker T. Pete Hart, der Chef der NI, der Near Eastern Section war. Der andere war ich selbst. Wir begaben uns zu ihm nach Hause und arbeiteten den Vortrag aus. In diesem machte er diese Aussage. Zitat: Ich habe einen Rat für beide, Araber und Juden. Israel sollte sich selbst begreifen als ein Staat, der im Mittleren Osten lebt und mit seinen arabischen Nachbarn leben muss. Die Araber müssen den Wunsch aufgeben, Israel zu vernichten und mit Israel selbst zu einem Übereinkommen finden. Am anderen Morgen erhielt Henry Byrode einen Anruf von Nathan Nahum Goldman, der sich in Kalifornien aufhielt. Er sprach ihn mit dem Vornamen an und sagte: »Hank, haben Sie den Vortrag in Philadelphia gehalten, über den heute die Zeitungen berichten?« Byrode sagte: »Ja, ich habe diesen Vortrag gehalten.« Er, Goldman, sagte: »Wir werden dafür sorgen, dass Sie nie mehr eine gute Stellung erhalten.« Das war die Überwachung des Außenministeriums, die Nathan Goldman von Kalifornien aus ausübte. Alles, was sie tun mussten, war, sich an den Präsidenten oder an den Kongress zu wenden, und es kam das Verlangen, diesen Kerl, also Byrode, in irgendeine finstere Gegend zu versetzen, von wo aus er die Dinge nicht länger beeinflussen konnte. Das ging im Außenministerium so 26 Jahre lang als Folge von Trumans erster Entscheidung, Loy Henderson hinauszusäubern. Es vernichtete die Effektivität des Außenministeriums in dieser besonderen Weltgegend. Die Zionisten glauben, dass sie die Kontrolle über das Außenministerium haben, vorschreiben können, wer reinkommt und wer das Sagen über die Politik hat. Es ist eine Art von stummem Terrorismus, den sie ausüben und seitdem immer ausgeübt haben. Die New York Times veröffentlichte einen Artikel von Joseph Kraft mit der Überschrift »Jene Arabisten im Außenministerium«. Er legt dar, dass dieser Terror die Arabisten mundtot gemacht habe, wodurch die Fähigkeit des Außenministeriums, den Präsidenten zu beraten, vernichtet worden sei. Es ist nicht nur diese Fähigkeit zerstört worden, sondern von diesem Zeitpunkt an sind die Präsidenten zu Söldnern für den Zionismus geworden. Sie erleben, wie viel Geld von zionistischen Gruppen hereinkommt, dass sie es nicht wagen, sich gegen die Zionisten zu stellen. Als Ergebnis ist zu verzeichnen, dass es seitens der Präsidenten oder seitens des Kongresses praktisch keine wie auch immer geartete Kritik an Israel, aber alle Arten von Kritik an den Arabern gibt. Hier kann ich eine andere kleine Geschichte erzählen, denn viele dieser Anekdoten sind kennzeichnend für das, was sich abgespielt hat. Vizepräsident Alvin Barkley pflegte, in die Öffentlichkeit zu gehen und Reden für die Zionisten zu halten, und während der Präsident kein Geld aus anderen Quellen annehmen darf, ist dem Vizepräsidenten das offensichtlich gestattet. Die Zionisten schickten ihn auf Rundreise und zahlten ihm für jeden gehaltenen Vortrag $1,000. $1,000 waren damals viel mehr wert als heute, und sie schickten ihn einfach über das ganze Land, um Werbung für den Zionismus zu machen. Der von ihm besonders gern verwendete Satz lautete: Israel ist eine Oase der Demokratie in einer Wüste der Tyrannei. Die arabischen Staaten wurden im Außenministerium vorstellig und protestierten. Sie erklärten: Der Vizepräsident beleidigt uns und wir wünschen, dagegen zu protestieren. Ein Beamter im Außenministerium schrieb darüber ein Memorandum zur Abzeichnung durch Mr. McGee für Mr. Truman. Die arabischen Staaten protestieren dagegen, dass sie vom Vizepräsidenten fortgesetzt beleidigt würden in einer Zeit, in der wir ihre Freunde sein sollten. Wir meinen, dass die Kabinettsmitglieder und der Vizepräsident etwas zurückhaltender sein sollten mit dem, was sie in der Öffentlichkeit sagen. Dieses Memorandum ging an Mr. Truman. Ich hörte, dass er es in der Kabinettsrunde verlesen hat. Es beeinflusste Barclay nicht im Mindesten. Dieser fuhr fort, über eine Oase der Demokratie in einer Wüste der Tyrannei zu reden. Aber der Beamte, der das Memorandum entworfen hatte, wurde versetzt. Er wurde weggeschickt ins Verteidigungsministerium. Ich möchte nicht seinen Namen nennen, denn er ist jetzt Botschafter in einem Staat jener Region. Ich möchte ihn nicht kompromittieren. Das ist geschehen. Auch wenn man vorschlägt, was eine gute Politik ist, wird man dafür bestraft. Das Ergebnis war, dass niemand mehr sich traute, Memoranden zu schreiben oder seine Initialen auf irgendetwas zu setzen. Wenn die Zionisten davon Wind bekamen, wurde diese Person hinausgesäubert und für ein paar Jahre in irgendeine obskure Gegend geschickt. Wie man sehen kann, ist dies der Grund, warum die USA in der Mittelostregion einen Fehler nach dem anderen gemacht haben. Sie sind von den Zionisten kontrolliert worden durch Geldzuwendung an Kongressabgeordnete und Senatoren, die große Honorare erhalten. Zum Beispiel erhält Mr. Hubert Humphrey, Vizepräsident unter Nixon, ebenso viel Geld von den Zionisten wie von der Regierung der USA. Mr. Edwin Muskie erhielt vor 2 Jahren $80.000 dafür, dass er vor jüdischen Gruppen sprach, während er ein Jahresgehalt von nur 42.000 erhält. Diese Männer sagen just das, was man ihnen sagte, dass sie es sagen sollen, weil das ihren persönlichen Finanzen gut tut und auch ihrem Wahlergebnis in ihrem Bezirk. Das hat die amerikanische Politik bezüglich des Mittleren Osten vollständig korrumpiert und zu 4 Kriegen geführt. Als ich das Verteidigungsministerium und das Außenministerium über das Öl instruierte, war meine Studie noch eine recht infantile Darbietung, weil ich für die Fertigstellung nur ein paar Wochen Zeit hatte. Aber das Rohmaterial lag vor und ich zeigte im Laufe der Zeit auf, dass die Vereinigten Staaten arabisches Öl brauchen würden. Es sei daher wichtig, wenn wir gute Beziehungen mit der arabischen Welt haben und ihr Öl erhalten wollten, dass wir nicht einen Staat unterstützen, der die ganze Zeit über die Araber angreift. Die zionistische Haltung ist, fahre fort zu expandieren, nehme mehr und mehr Land. Ich konnte dazu eine endlose Zahl Passagen von Moshe Dayan und Yigal Allon zitieren. Moshe Dayan machte vor 2 Jahren tatsächlich die Bemerkung, Zitat, die nächste Generation von Israelis muss das ganze Gebiet bis in das Zentrum von Syrien hinein besetzen. Diese Idee, dass sie dieses ganze Gebiet besetzen und die Araber vertreiben müssten, lernte Dayan zuerst im Gymnasium Herzliya, wo er zur Schule ging. Es ist Herzls Idee, Weizmanns Idee, Ben-Gurions Idee. Sie wiederholten ständig, treibt die Araber aus, nehmt mehr Land. Und die Vereinigten Staaten zahlen dafür. Wir haben fortgesetzt, jedes Jahr Israel mehr und mehr Geld gezahlt. Je expansiver es wird, desto mehr misshandelt es die Araber. Das Ergebnis war eine Entfremdung der USA von der arabischen Welt. Das ist von Mr. Henderson vorhergesagt worden. Er sagte, wenn wir einen Judenstaat, einen zionistischen Staat, einen rassistischen Staat unterstützen in einem Gebiet, das von Arabern dominiert wird, dann wird es uns der arabischen Welt entfremden. Das wird die Förderung russischer Interessen ermöglichen, die die Araber gegen uns unterstützen werden. Vielleicht werden wir arabisches Öl brauchen und uns wird dieses verweigert werden. Alles das steht in den Dokumenten von 1947, aber die Zionisten nahmen eine gänzlich andere Haltung ein. Mr. Henderson ist ein Antisemit, beachte ihn nicht. Das Ergebnis war, dass wir uns auf die Entwicklung eines jüdischen, zionistischen, sich ausdehnenden Kolonialreichs einließen und dieses mit Milliarden von Dollars unterstützt haben. Das ist es, was den Krieg vom Oktober 1973 herbeiführte, in welchem wir erleben mussten, dass die Russen mit der Entsendung von Truppen nach Ägypten zur Unterstützung der Araber drohten. Die Araber, die unsere verwirrten Freunde sind. Kuwait und Saudi-Arabien unterbrachen die Öllieferungen in die USA. Die Voraussagen von Mr. Henderson sind alle eingetroffen. Der Mann, der voraussah, was vor sich ging, wurde bestraft und die Leute, die den Präsidenten und den Kongress täuschten, sind 26 Jahre lang belohnt worden. Das ist die traurige Geschichte des Fehlers, den Mr. Truman begangen hat, um den Zionisten die Tür zur zionistischen Kontrolle der Mittelostpolitik der USA zu öffnen. Sie bestand bis vor kurzem, aber Mr. Henry Kissinger unternimmt den Versuch, den Trend umzukehren. Im Jahre 1956 bat Governor Nelson Rockefeller Mr. Kissinger, ein Buch zusammenzustellen, das er für seine Wahlkampagnen verwenden wollte. Das Buch sollte die Welt darstellen, wie sie in den kommenden 10 Jahren sein würde. Mit anderen Worten, es sollte eine Vorausschau auf die Probleme von 1960 bis 1970 geben. Die Stiftung der Gebrüder Rockefeller finanzierte das Unternehmen. Mr. Kissinger war damals ein Professor an der Harvard-Universität und er wandte sich an einige seiner Freunde und sagte, »Ich hätte gern Arbeitspapiere über alle Weltteile.« Als Ergebnis bekam er einen ganzen Berg solcher Arbeitspapiere. Er und ein kleines Komitee veröffentlichte das Buch mit dem Titel »Aussichten für Amerika«. Es kam 1958 heraus. Als er eine Studie über den Mittleren Osten haben wollte, war ihm klar, dass dieser ein hochumstrittenes Gebiet war, und er wandte sich an 2 Männer, die ihm bestens bekannt waren, Joe Johnson von der Carnegie Friedensstiftung und William Yandel Elliott, sein Lehrer an der Yale-Universität. Es traf sich, dass ich beide sehr gut kannte. Joe Johnson war zu einer Mission in den Mittleren Osten geschickt worden. Ich hatte ihn instruiert und mit ihm gearbeitet. William Yandel Elliott kannte ich, weil er ein Zivilberater des Außenministeriums für internationale Angelegenheiten war. Ich wurde oft in jenes Komitee eingeladen, um ihm Informationen über den Mittleren Osten zu geben. Beide Herren empfahlen, dass ich die Studie schreiben sollte, und so erarbeitete ich für Mr. Kissinger diese Studie. In dieser im Jahre 1958 geschriebenen Studie habe ich all das herausgestellt, was ich hier gesagt habe, dass der Zionismus einen großen Staat, die Vertreibung der Araber und die Beherrschung des Mittleren Ostens anstrebte und die USA dazu bringen wollte, die Rechnung zu bezahlen. Ich fand, dass das schädlich für die amerikanischen Interessen sei. Das wusste auch Mr. Akerson, denn in seinem Buch »Das Werden der Gegenwart« trifft er die Feststellung, »Der einzige Gegenstand, bei dem ich mit dem Präsidenten nicht übereinstimmte, war seine Politik in der arabisch-israelischen Frage. Ich traf hier auf eine emotionale, fanatische Gruppe, mit der diese Fragen nicht diskutiert werden konnten. Ich konnte nicht mit Richter Brandeis oder mit Felix Frankfurter darüber sprechen, weil unsere Freundschaft die Meinungsverschiedenheiten darüber nicht ertragen hätte. Mein Rat für den Präsidenten lautete, dass die Unterstützung für einen solchen Staat die übergeordneten Interessen Amerikas in dieser Region unterminieren würde. Das war genau das, was auch Mr. Henderson und sein Stab sagten und was sich schließlich im Oktober 1973 bewahrheitete. Unsere übergeordneten Interessen waren bedroht, Russland war im Begriff, Truppen dahin zu entsenden. Die Araber, die unsere Freunde waren, verhängten ein Ölembargo und Mr. Kissinger musste auf die Schnelle versuchen, die Situation zu retten. Zitat Ende. Fußnote: Dean Goodham Akerson war von 1949 bis 1953 Außenminister der Vereinigten Staaten. Als Unterstaatssekretär im US-Außenministerium war er 1940-41 maßgeblicher Drahtzieher der völkerrechtswidrigen Leih- und Pachtgeschäfte der USA. Akerson war einer der Autoren der UNO-Satzung. In seiner Zeit als Außenminister war er hartnäckiger Gegner der Sowjets, verfügte aber gleichzeitig über gute Kontakte zum russischen Machtblock. Akerson war Berater der US-Präsidenten Kennedy und Johnson und gilt als einer der Väter der NATO. Ende der Fußnote.